Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, auf die ich mich sehr freue. Ulrike Herrmann im liebevoll konstruktiven Gespräch mit Carsten Linnemann. Das wird schön. Und es ging schon vor der Sendung los. Da sagte Ulrike Herrmann nämlich, die CDU, Achtung, genau hingehört, ist ein fein geölter Machtapparat. Und jetzt auf dem Parteitag hat man wieder gesehen, dass sie es doch noch können. Selbst ich als Nicht-CDU-Fan muss sagen, es ist gut, wenn Sie ein gutes Bild abgeben. Was ist denn da los? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und er ist der Macher dieser schönen Show voller Liebe, Harmonie und Steuererleichterungen für Gutverdiener. Carsten Linnemann, der Generalsekretär der Machtmaschine CDU, der in den letzten Wochen auffallend leise war, der sich auffallend zurückgehalten hat. Böse Zungen sagen, weil ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg anstehen und weil ja aus einem rehbraunen Auge schnell ein blaues werden kann. Aber danach, sagt er, danach geht's jetzt richtig los. Schluss mit dem Festival der Liebe. Stattdessen ein Feuerwerk der Reformen. Denn nach den Wahlen, sagt er, gibt's absolut keine Ausreden mehr. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend. Herr Linnemann, ganz kurz, rehbraunes Auge, blaues Auge, wie schwierig kann das werden im Wahlkampf, diese Äußerung von Manuel Hagel, dem Spitzenkandidaten der CDU? Er wirft dem Sexismus, Chauvinismus vor. Er hat sich ja direkt entschuldigt für diesen Punkt und hat gesagt, dass er damals schon von seiner Frau einen mitbekommen hat, dass man sowas nicht macht. Und wenn Politiker mal solche Aussagen treffen und die direkt danach sagen, dass das nicht richtig war und sich sogar entschuldigt, dann muss man auch einen Haken dran machen. Und das hat er gemacht. Was ist da passiert, Frau Herrmann? Können Sie das einmal kurz einordnen? Für uns würde mich sehr in Ihre Sicht mal interessieren. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist alles 8 Jahre her, war genau. Herr Hagel. Ein junger Mann von 28 Jahren, glaube ich. Ja, genau, ungefähr. 29, so. Genau, hat darüber erzählt, wie es war, mit einer Schulklasse zu debattieren. Und da hat er dann eben gesagt, ja, und dann hätte eben ein Mädchen namens, ich glaube, Eva, eine Frage gestellt. Und da hat er halt nicht erzählt, was die für eine Frage gestellt hat, sondern wie sie aussah, nämlich eben braune Haare und rehbraune Augen. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann Frauen immer das Gefühl haben, und das ist ja reduziert auf ihr Aussehen. Und das ist ja auch eine landläufige Erfahrung von Frauen. Und was ich ja empfehlen würde der CDU so als Fortbildungsmaßnahme ist, dass man eine Frauenquote durchzieht, die so ist, dass man tatsächlich 50% der Abgeordneten weiblich sind und auch im Vorstand und unter den Ministern und so weiter immer 50% Frauen. Und wir wissen alle, dass die CDU da doch ein enormes Manko hat, wenn es darum geht, in der aktiven Politik Frauen zu berücksichtigen. Und da gab es ja auch diese wunderbaren Szenen bei den Koalitionsverhandlungen auf der Unionsseite, eigentlich nur Männer. Und ich glaube, dass diese Kultur, dass Männer das Sagen haben, wofür die CDU steht, das sollte man mal überwinden und dann würden auch solche Dinge nicht mehr passieren. Ich meine, ich will jetzt nur mal daran erinnern, in der CDU hatte sehr lange eine Frau das Sagen, ne? 16 Jahre lang. Ja, das die war Kanzlerin. Ja, und davon hat sich die CDU ja bis heute nicht erholt, weil ja viele Männer in der CDU immer noch denken, das sei ein historischer Unfall gewesen. Kommen Sie ja, Herr Linnemann, aber das will ich noch gerne loswerden. Gerne. Aus der Ferne hat man das Gefühl, auch ganz bei Friedrich Merz, dem jetzigen Kanzler, und seinen Unterstützern, dass sie immer noch denken, das war eigentlich irgendwie komisch, dass da eine Frau 16 Jahre regiert hat. Also was das heißt ist, es wird in der CDU nicht analysiert in der heutigen CDU, wie das eigentlich sein konnte, dass Merkel 16 Jahre an der Macht war. Das heißt, ihre Machtstrategie wird nicht ernst genommen, so nach dem Motto, war ja irgendwie eine Frau. Und dabei denke ich, dass Merz sehr viel von ihr lernen könnte, zum Beispiel beim Thema Reformen. Aber darauf kommen wir ja noch. Kommen wir gleich. Also Frau Merkel ist jedes Mal wiedergewählt worden, demokratisch legitimiert. Ja, ich hatte 2013 bei meiner Wahl im Landkreis Paderborn, im Wahlkreis, das beste Ergebnis. Eben. Dank auch Frau Merkel mit über 40%. Sie war jetzt bei uns auf dem Parteitag. Aber dass man mal eine unterschiedliche Meinung hat, zum Beispiel bei mir war es das Thema Euro-Krise, wo wir durch die Euro-Krisenpolitik faktisch 10 Jahre 0% Zinsen hatten und damit auch weniger Reformen gemacht haben. Das ist doch eine Kritik, die man aussprechen darf in einer Volkspartei. Aber deswegen habe ich doch, und sie war jetzt auf dem Parteitag und andere hatten Probleme auch hier und da mit der Asylpolitik. Und das muss, finde ich, eine Volkspartei CDU aushalten. Und dass sie dann sagen, sie kommen mit der Frau nicht klar oder Frau Merz könnte mal und so weiter. Das Gegenteil haben wir bewiesen in Stuttgart. Alle 4 lebenden Parteivorsitzenden waren da und das war das richtige Signal. Ich habe das Gefühl, Frau Herrmann, ich weiß nicht, wie Sie das sehen als Medienprofi. Da kommt jetzt dieses Thema hoch, 8 Jahre her, so ganz kurz vor der Wahl und ausgerechnet von der politischen Konkurrenz, von der härtesten politischen Konkurrenz, in dem Fall von den Grünen. Ich verstehe das Argument und denke trotzdem, es hat so ein Gefühl. Cem Özdemir selber hat sich da sehr generös gezeigt und hat gesagt, komm jetzt, lass das mal stecken, ist jetzt gut. Und hat sich ja dann auch entschuldigt, Manuel Hagel. Aber wie sehr ist das eigentlich ein Problem für Politiker, dass du sozusagen bei jedem Wort, ich meine jetzt nicht bei dem Thema, aber bei jedem Wort Gefahr läufst, dass es irgendwann mal jemand 10 Jahre später wieder rausholt und sagt, aber da hast du doch. Ja, ich meine, das ist ein Problem, also würde ich auch sagen. Also es gibt keine fehlerfreien Menschen und natürlich auch keine fehlerfreien Politiker. Und deswegen muss das dann auch okay sein, wenn man sich entschuldigt. Da wäre ich ganz dabei. Aber ich finde, das habe ich ja schon gesagt, dass die CDU sich strukturell fragen muss, was für ein Verhältnis sie zu Frauen hat, wenn praktisch nur Männer die Politik machen und zu wenig Frauen bei den Abgeordneten sind. Ja, ist das etwas, Herr Lindemann, Sie als Generalsekretär, worüber Sie nachdenken? Frauenquote? Ich weiß noch, es gab hier sehr interessante Szenen vor der Bundestagswahl. Da habe ich Friedrich Merz mehrfach gefragt, wie er das jetzt halten würde. Ich glaube, da ging es um den Generalsekretär, von dem er mir hier hoch und heilig versprochen hat, das wird eine Generalsekretärin. Um am Ende dann jetzt Carsten Lindemann zum Generalsekretär zu machen. In der Partei haben wir ja reagiert. Wir haben jetzt die 50%-Quote im kompletten Vorstand eingehalten. Ja, aber eben nicht bei den Abgeordnetenmandaten. Ja. Immer da, wo es interessant ist. Gut, da können wir jetzt gleich auch drüber reden. Aber noch mal ein Satz, Herr Lanz. Ich habe eben zum Bekannten gesagt, irgendwann finden wir keinen Bundeskanzler mehr. Weil jeder von uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwas gesagt hat, wo mal eine Formulierung verrutscht ist und auch irgendwelche Fehler gemacht hat. Und das Problem ist, das spüre ich auch bei mir selber, dass mir dann häufig tagelang die Leichtigkeit fehlt, wenn mal eine Formulierung verrutscht, was völlig normal ist. Gestern hatte ich eine Veranstaltung in Hessen, da sagte ich, der Herr Boris Rhein, der Ministerpräsident, ist für mich kanzlerfähig. Da stand einer auf und sagte, wenn Sie bei Markus Lanz wären, der hätte Sie aber auseinandergenommen. Was ist denn mit Hendrik Wüst? Ja, der ist auch kanzlerfähig. Ja, und Merz soll der nicht bleiben? Ja, klar. Aber wenn ich diese Leichtigkeit nicht mehr habe und das sage, was ich denke, dann ist das der Anfang vom Ende, Politik zu machen. Und das bin nicht ich. Und deswegen ist die Frage ist total super von Ihnen. Da erwische ich mich nämlich selber bei, wo ich tagelang auch mal sage. Ja, man hat die Schere im Kopf. Absolut. Aber dieser Fall ist ja, finde ich, ein bisschen anders gelagert. Da geht es ja um eine Haltung, die da offenbar wird. Das ist ja was anderes. Ich will das jetzt nicht verteidigen. Das ist 8 Jahre her. Ich habe sofort auch mit dem Generalsekretär in Baden-Württemberg gesprochen. Ich kann mir vorstellen, was da los ist bei Ihnen, wenn dann sowas hochkommt. Ich habe auch aus meinem Erfahrungsschatz, sage ich mal, den ich habe sofort gesagt, bitte entschuldigen. Und er hat auch sofort gesagt, das war damals schon, habe ich das als Fehler erkannt. Genau. Und dann ist es auch abgehakt. Finde ich auch. Genau. Das ist der Teil, den wir dann häufig nicht hinkriegen. Wie gesagt, als Gesellschaft insgesamt. Entschuldigung, Frau Herrmann. Ich bin dafür, dass 50% der Abgeordneten bei der CDU weiblich sind. Und zwar im Bundestag. Ja, dass man sie nicht nur mit irgendwelchen Parteiposten abspeist, die Frauen, sondern im Bundestag, da wo es drauf ankommt, da sind 50% Frauen. Das fände ich super. Ja. Wirklich, kann das die Maßgabe sein? Ja, ich hätte immer den Anspruch als Bürger, wirklich? Als Bürger des Landes, dass dort im Bundestag, ist mir völlig egal, ob das Frauen oder Männer sind, einfach die Besten sitzen. Ja, die Besten, das finde ich auch. Es müssen da die Besten sitzen. So, wie komme ich jetzt von der Frauenquote in den Heizungskeller, Frau Herrmann? Ja, Sie haben das jetzt hier angezettelt. Wie machen wir das jetzt? Einfach, indem wir direkt reingehen. Was ist da eigentlich passiert jetzt beim Heizungsgesetz? Jens Spahn sagt, der Heizungskeller wird wieder Privatsache. Sehen Sie das auch so? Ja, klar. Sie haben sozusagen das alte Heizungsgesetz von Habeck jetzt einfach rückabgewickelt. Es gibt eine zentrale Änderung. Und zwar ist es so, dass die Kommunen eine Wärmeplanung machen müssen. Mhm. Die größeren Kommunen in diesem Jahr müssen fertig werden. Die kleineren haben Kommunen 2028, genau. Und danach war es nach der Habeck'schen Regel so, dass wenn deine Gasheizung beispielsweise kaputt geht, musst du de facto auf eine Wärmepumpe gehen, um die 65% erneuerbare Ziel einzuhalten. Und das ist jetzt obsolet. Da wird in Zukunft gesagt, du kannst deine Gasheizung behalten. Und dieser Druck, der ist nicht mehr da. Das heißt, man nimmt den Leuten die Angst, die jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben, jetzt vielleicht im wohlverdienten Ruhestand sind, die Angst, ich habe da eine Investition von 10.000, 20.000 von heute auf morgen. Das ist jetzt vorbei. Und gleichzeitig gibt es eine Grüngasquote, das heißt, wie beim Tanken auch, muss ein Teil über Biogas eingefügt werden. Genau, und da haben Sie sich so ein schönes neues Wort ausgedacht, Biotreppe. das ist ein schönes Wort, ne? Biotreppe. Ja. Das wird jetzt immer mehr dann, deswegen der Begriff der Treppe. Genau, man fängt mit 10% an, im Jahre 2028 fängt man mit 10% an und das wächst dann hoch. So, Biogas oder synthetischer Diesel? Das sind die beiden Alternativen, die Sie haben. Die ist im Moment, gibt noch, glaube ich, 2, 3 andere Innovationen, aber das sind so die Hauptzulieferer. So, und wenn wir jetzt da mal reingehen, Frau Herrmann, ist es tatsächlich so, dass da Menschen wirklich entlastet werden? Oder sind die am Ende die Gelackmeierten und sind insbesondere die, die Gelackmeierten, die häufig die Gelackmeierten sind, nämlich die, die mieten müssen? Das Argument dafür, die Kraftstoffe, über die wir reden, sind nicht verfügbar. Sie sind wahnsinnig selten, wahnsinnig wertvoll. Die gibt es nicht in dieser Menge. Das heißt, diese Nachfrage kann nicht befriedigt werden. Der Preis dafür wird deutlich nach oben gehen. Leute, die sich es leisten können, werden weiterhin Photovoltaik aufs Dach bauen, werden sich Wärmepumpen einbauen und werden auf die Art und Weise eine, glaube ich, relativ vernünftige Art und Weise zu heizen haben. Vermieter können jetzt mit diesem neuen Gesetz hingehen und sagen, ist mir wurscht, weil ich habe ja jetzt die Erlaubnis, sozusagen den alten Kessel weiter zu betreiben. Und wenn ich dann dafür teures Alternativöl, also synthetische Kraftstoffe brauche, ist das das Problem der Mieter, weil die müssen das bezahlen. Ja, das ganze Ding funktioniert gar nicht. Also es funktioniert deswegen nicht, weil, und das ist ja richtig, die Koalition sagt, wir halten am Klimaschutzgesetz fest. Ja, man muss also CO2-neutral sein 2045. So, und wenn das jetzt alles funktionieren soll mit dieser Biotreppe, dann ist genau das Voraussetzung, was Sie sagen. Man muss irgendwie genug Biogas oder Biodiesel haben, um das da dann beizumischen. Und zwar immer mehr, bis man praktisch CO2-neutral ist. So, jetzt weiß jeder, dass Biogas ja dadurch entsteht, dass man Energiepflanzen auf den Acker tut oder aber Reststoffe aus dem Wald oder so verarbeitet. Diese Flächen sind nicht vermehrbar. Man kann es auch aus altem Fett machen. Ja, ja, aber das ist aber ich frage mich dann immer, wie viel Schnitzel muss man oder backen oder frittieren oder fritten, ja, aber das ist bis ja wieder, du damit deinen Heizkeller betreiben kannst. Ja, aber das ist ja wieder das Gleiche. Dieses Öl, das wir benutzen zum Frittieren, kommt auch direkt von Energiepflanzen vom Acker. Und diese Ackerflächen kann man nicht vermehren. Und ganz im Gegenteil, das ist auch alles gar nicht bio, sondern man hat Pestizide, man hat einen riesigen Wasserverbrauch. Das ist nochmal ein anderes Thema. Nein, das ist kein anderes Thema, sondern offizielle Politik in Deutschland ist eigentlich, dass man diese Ackerflächen für Energiepflanzen reduzieren will, weil das nämlich umweltschädlich ist, nicht Umwelt. So, man hat also immer weniger Energiepflanzen, will aber immer mehr in den Tank tun. Wie soll das denn klappen? Es klappt nicht. So, das ist also auf der einen Seite, also man muss es sagen, totaler Schrott. Und das andere ist, dass ja die CDU und auch die Bild-Zeitung... Frau Herrmann macht heute keine Gefangenen. Ja, totaler Schrott. Ja, Entschuldigung, okay, aber ist ja so, ja, etwas vorzuschreiben, was es nicht gibt. Und das andere ist ja, dass diese Wärmepumpe ist ja eine sehr effiziente Technik. Man kann mit einer Kilowattstunde Strom kann man 5 Kilowattstunden Wärme herstellen. Das ist einfach wahnsinnig. Vier, fünf, wenn sie sehr gut läuft, muss man auch seriös bleiben. Ja, okay, ich sehe schon, er hat eine Wärmepumpe, er kennt sich aus. Nein, muss seriös bleiben da. Man muss da seriös bleiben. Nee, aber und das machen auch nur die Guten, bis muss zu man fünf. Ja, aber es ist eine sehr effiziente Technik. Weswegen es ja so ist, dass Leute freiwillig sie auch weiter immer einbauen, obwohl sie jetzt eigentlich ja verhetzt wurde. Gibt es genug Leute, die erkennen, nee, ist ja eigentlich eine gute Technik, mache ich jetzt. So, und deswegen wäre es an sich richtig, wenn man sich als Koalition darauf festlegt, dass man die Wärmepumpe weiter haben will und sich dann überlegt, wie fördere ich die so, dass die Leute, die wenig Geld haben, sich das auch leisten können. Die Wärmepumpe wird ja auch in Zukunft im Neubau wahrscheinlich das Instrument sein, die Anlage sein, Herr Lillemann, die man am besten einbaut. Ein bisschen verdichten, um noch mal klarer zu machen, was mein Punkt eigentlich ist. Um es ganz direkt und ganz hart zu fragen, warum sind eigentlich immer die im Grunde am wenigsten haben, am Ende die Gelackmeierten bei dieser Art von Reform und Gesetzgebung? Ich glaube es nicht. Ich glaube, mit Sie der glauben Habeck, das nicht? Nein, ich bin der Überzeugung, mit dem, sind mit Sie dem sich sicher? Ja, mit dem Habeck'schen Gesetz sorgen Sie dafür, dass jemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, der im Jahre 2029 eine Gasheizung hat, die kaputt geht, den zwingen Sie, Zehntausende zum Teil, von Euros zu investieren in eine neue Heizungsanlage. Und der lebt jetzt die ganze Zeit mit der Angst. Und er kann das nicht so finanzieren, wie wir vielleicht. Haben Sie einen Punkt? Wie wir drei. Aber Sie könnten ja sagen, wir helfen dem. Genau, das machen wir auch. Es werden Tarife, die sind auch sozial verträglich. Wir haben ja heute nur die Eckpunkte vorgestellt, die Stufen ja nicht definiert. Es gibt heute schon einen Markt für Biogas. wenn ich jetzt diese 10% nehme, die dazukommen, sind das 30 Euro im Monat. Ich will das jetzt nicht schönreden. Ich will nur sagen, die Planung ist jetzt da. Die Menschen brauchen keine Angst mehr haben, dass sie gezwungen werden, neue Heizungen zu kaufen, die sie nicht bezahlen können. Claudia Kempfert vom DEW sagt, durch diese Regelung besteht die Gefahr, dass Haushalte im Jahr, und nur das ist mein Punkt, die Frage der Gerechtigkeit, weil so viele Leute das Gefühl haben, es geht in diesem Land, haben wir beide auch schon häufig geredet, nicht mehr fair und nicht mehr gerecht zu. Die könnten im Jahr bis zu 450 Euro mehr zahlen. Das ist richtig viel Geld. Also Frau Kempfert kann sich eine Wärmepumpe leisten. Ja, je nachdem, was für einen Altbau ich habe. Ich zahle einige zum Teil, wenn ich nicht nur die Wärmepumpe habe, sondern muss auch was auf dem Dach machen, vielleicht Solarthermie, viele verschiedene Dinge, komme ich zum Teil auf 10.000, 20.000 oder mehr Euro. Das kann sich nicht jeder leisten. Und nochmal, wir reden über das Jahr 2029. Wir haben jetzt Technologieoffenheit. Das heißt, die Fabrikathersteller haben die Möglichkeit, auch die Freiheit, weiter zu forschen. Und gleichzeitig müssen wir uns darum kümmern. Ich habe eben noch mit unserem zuständigen Berichterstatter gesprochen, Andi Jung, der klar gesagt hat, es gibt auch mit dem Ausland Möglichkeiten, da zu helfen. Der sieht diese Problematik nicht, dass wir zu wenig Biogas dann haben. Also es geht um Biogas, es geht um synthetische Kraftstoffe, die gibt es in homöopathischen Dosen, das wissen Sie viel besser als ich. Nein, noch mal, Wasserstoff, für Biogas gibt Wasserstoff, es jetzt einen Markt. Das Gleiche. Ja, es gibt jetzt einen Markt für Biogas. Es wird trotzdem nicht mehr Biogas geben, ich wiederhole mich. Ja? Das sind alles Energiepflanzen und die Flächen werden nicht mehr. Das heißt, da kann man jetzt einen Markt organisieren, es gibt aber nicht mehr Biogas. Den Markt gibt es schon. Das heißt, Ihre Hoffnung müsste ja eigentlich sein, dass es sowas gibt wie grünen Wasserstoff. Und da weiß man, das eben ist eben nicht Bio, also nicht aus Pflanzen, aber da weiß man eben, dass grüner Wasserstoff sehr, sehr teuer bleiben wird und dass man den auch nicht verheizen kann. So, und da muss man auch gar nichts mehr forschen, das weiß schon jeder. So, und dann finde ich das ein Problem, wenn man das eigentlich alles schon weiß und dann trotzdem erzählt wird und dann kommt die Beimischung. Also, anderes Thema, Reformen. Wir wollten sprechen über die ganz großen Dinge. Warum ist es eigentlich in Sachen Reformen bei Ihnen in den letzten Wochen, Monaten so wahnsinnig leise gewesen, Herr Lindemann? Also Sie haben immer wieder hier auch eingefordert, wir müssen liefern, unsere letzte Chance, jetzt muss es wirklich gehen. Hat das was mit Landtagswahlen zu tun? Und wäre es möglicherweise sinnvoller, das irgendwann, damit Politik sich nicht dauerhaft wirklich lähmt, anders zu organisieren? Also wäre es zum Beispiel eine Idee zu sagen, lasst uns alle Landtagswahlen, so ähnlich wie die Amerikaner, Midterms, einfach auf einen Termin legen. Ja klar, dann nehme ich Sie morgen mit dem Bundestag und Sie setzen das durch. Ich setze Sie an die Spitze, versuchen Sie das mal zu machen. Aber würden Sie das ja, gut klar, finden? Ja klar, sofort. Ich würde auch den Bundestag alle 5 Jahre wählen lassen. Ich würde auch den Bundeskanzler nur auf 2 Perioden wählen lassen. Die Perioden begrenzen. Damit also 10 Jahre Wind maximal? Bekommen. Und dann raus. Ganz klar. Bei den Landtagswahlen. Das heißt, Angela Merkel war zu lange im Amt. Wenn wir damals die Regel gehabt hätten, wäre sie 2 Perioden, nee, also 10. Nach. Ich würde es nicht auf Angela Merkel persönlich, nein, ich würde es für alle Kanzler machen. Gutes Beispiel. Für alle Kanzler machen, das wäre dann auch für Helmut Kohl gewesen oder andere. Ich finde, dass wenn jemand 2 Perioden Bundeskanzler ist, dann reicht das aus. Und warum ist es wichtig, dass man es begrenzt, damit dann innerhalb der Partei auch neue Frauen, Männer eine Chance haben, mit nach oben Sie, zu kommen. Ne, fürs Protokoll. Weil ansonsten gibt es immer einen Bruch. Und Sie brauchen auch frische Ideen, neue Ideen. Das schaffen Sie nicht nach 2 Perioden. Darf ich mal noch eine Frage stellen? Ja. Wären Sie auch dafür, die Amtszeiten von Bundestagsabgeordneten zu begrenzen? Also da gab es ja den berühmten Fall, dass Schäuble 50 Jahre im Parlament gesessen hat, von 1972 bis praktisch zu seinem Tod. Und da gibt es auch schon andere Fälle, die da sehr lange jetzt sitzen. Würden Sie sagen, auch nur 2 Perioden? Und fertig, also maximal 10 Jahre in Ihrer Rechnung? Oder würden Sie da großzügig sein? Ich würde erstmal auf die Exekutive fokussieren. Denn das würde ja auch Sie betreffen wahrscheinlich. Nicht? Also um mich brauchen Sie keine Sorgen haben. Ich bin völlig unabhängig. Ich habe Politik nicht lebenslänglich gebucht. Da brauchen Sie gar keine Angst haben. Okay. Ja, ich bin Volksvertreter. Ich kümmere mich um die Menschen in meinem Wahlkreis. Ja, okay. Sie kriegen alle einen Anruf. Und da gibt es viele Volksvertreter, heute noch mit Wolfgang Bosbach gesprochen, auch solche. Da bin ich dankbar, dass die mehrere Perioden drin sind, damit wir wieder Demokratie... Also nicht für die Abgeordneten. Leben. Nee, bei den Abgeordneten würde ich andere Dinge machen. Aber was würden Sie machen? Ja, ich würde versuchen, Altersvorsorge zum Beispiel. Da habe ich schon seit 15 Jahren immer die Meinung, dass die Abgeordneten selbst privat vorsorgen sollten. Oder ins System einzahlen. Sie sollten keine extra extra Wurst bekommen. Also das müssen wir jetzt mal markieren. Ich habe nichts gegen die private Altersvorsorge, null, im Gegenteil. Durch die private Altersvorsorge, durch die private Krankenkasse haben wir neue Innovationen. Aber ich bin bewusst in der gesetzlichen Krankenkasse geblieben, um zu wissen, was da abgeht. Nochmal, Sie würden sagen, Landtagswahlen alle auf einen Schlag. Ist das der Grund, warum Sie so zurückhaltend waren in den letzten Wochen und Monaten? Da kam ja gar nichts. Sie haben auf dem Parteitag, was war das Motto? Irgendwas mit Verantwortung. Verpflichtet. Verpflichtet. Ja, ist doch so, oder? So, ja, ich hatte das Gefühl, da steht oben drüber, so gedanklich, bloß kein Ärger. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wir haben ja Dinge verabschiedet, dass wir beispielsweise an der Schuldenbremse nicht weiter rütteln. Dass wir beispielsweise beim Mindestlohn eine Ausnahme machen in der Landwirtschaft. Dass wir in Social Media Altersbeschränkungen machen. Richtig harten Dinge haben Sie doch alle in Wahrheit nicht angefasst. Nämlich? Das ganz große Thema, das, was Sie mal einfordern. Nämlich? Arbeit billiger zu machen, mehr Netto vom Brutto. Brutto, Sozial. So, die großen Reformen, die großen Dinge. Genau, da hatten wir auch eine Debatte zu. Genau. Das war ein großer Antrag der Jungen Union. Eine richtig super Debatte. Also Laumann ist ja richtig aus sich herausgetreten, hat ja schon Angst, dass er einen Herzinfarkt bekommt. Ja, hatte ich auch, ja. Aber es war eine sehr gute Debatte. Es war ein sehr langer Antrag. Und wir müssen es halt umsetzen, jetzt in der Bundestagsfraktion und dann auch auf dem Platz, Herr Lanz. Nochmal, warum passiert da nichts? Wir hatten gestern das Gespräch mit Herrn Lies, mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Guter Mann, der auch überhaupt kein Thema mit Erkenntnis hat. Aber er hat doch recht. Er hat gesagt, wir brauchen ein Gesamtpaket. Da haben Sie sich ein bisschen drüber chauffiert. Nein, aber im Grunde genommen hat er doch recht. Ich habe ihm konkrete Fragen gestellt und er sagt ja die ganze Zeit Gesamtpaket. Genau. Aber jetzt nehmen Sie nur mal das Beispiel, was weiß ich, Pflegestufe 1 abschaffen. Können Sie sich erinnern? Da hat einer gesagt, sollen wir mal darüber nachdenken. Dann sagte der andere Politiker der anderen Partei, nein, auf gar keinen Fall. Da hat man das Thema in der Luft zerrissen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie mit einzelnen Vorschlägen kommen, werden die sofort kaputt gemacht. Aber natürlich brauchen wir Reformen, Herr Lanz. Im Gesundheitssystem zum Beispiel. Kommt jetzt in diesem Monat ein Bericht raus von der Kommission. Und dann muss der umgesetzt werden. Schauen Sie sich mal das Gesundheitssystem an. Direkt nach der Landtagswahl. Jetzt, ob direkt oder so, dann bin ich nächstes Mal wieder hier, dann sagen Sie direkt, es muss gemacht werden. Schauen Sie sich das Gesundheitssystem mal an. Deswegen, weil nach der Landtagswahl ist ja vor der Landtagswahl. Dann ist ja schon schnell wieder September. Also ich werde darauf keine Rücksicht nehmen und ich sitze auch im Koalitionsausschuss. Sie nehmen doch jetzt schon Rücksicht darauf. Nee. Doch. Sie haben doch jetzt mit Rücksicht auf den wahlkämpfenden Herrn Hagel, über den wir gerade gesprochen haben. Haben wir gestern Abend das Heizungsgesetz verabschiedet, beziehungsweise eine Einigung erzielt. Wir haben das Bürgergeld, werden wir in der nächsten Woche Donnerstag abschaffen, die neue Grundsicherung einführen. Beim Thema Migration machen wir viele Dinge. Von die sehr, sehr unpopulär sind, die wehtun im Zweifel. Genau. Renteneintrittsalter erhöhen zum Beispiel. Ja, oder auch im Gesundheitsbereich. Warum brauchen wir 93 Krankenkassen, Herr Lanz? Warum werden die Notfallambulanzen verstopft sozusagen von Fällen, die gar kein Notfall sind, sondern irgendwie eine Erkältung haben? Warum haben wir 4 Millionen stationäre Operationen zu viel? Warum haben wir 250.000 Leistenbruch-OPs, die im Ausland in der Regel ambulant gemacht werden, bei uns stationär? Genau diese Fragen müssen wir diskutieren und beantworten. Können wir noch mal ganz kurz bei der... Die Fragen sind alle super, möchte ich nur gerne markieren. Er hat absolut recht. Ja, natürlich muss man anders als Sie das sagen. Also all Ihre Fragen sind gut. Und man muss auch noch die Frage stellen, warum wir eine private Krankenversicherung haben. Denn das ist ja sehr seltsam, dass die Beamten in einer anderen Versicherung sind als der restliche Teil der Bevölkerung. Und wenn man die Beamten nicht über die private Krankenversicherung absichern würde, sondern auch in die gesetzliche tun würde, dann gäbe es diese private Krankenversicherung nicht mehr und auch nicht diese Sonderbehandlung für Beamte, die aus meiner Sicht schädlich ist, weil dann die Beamten ja gar nicht wissen, was im Rest der Bevölkerung los ist. Jetzt haben wir hier ein grundsätzliches Thema, finde ich. Ja. Sie sind die Journalistin. Ja. Sie sind die mit den Fragen. Ja. Da sitzt der Politiker, da sitzt der Generalsekretär der CDU. Das muss doch der Mann mit den Antworten sein, Entschuldigung. Wenn Sie, wenn Sie hier rhetorische Fragen in die Runde werfen, dann führt das zu nichts. Antworten rein. Gehen wir ja dran rein. Also ich habe eine konkrete Frage. Ja. Also wenn wir zum Beispiel über Renteneintrittsalter reden, es gab aus Ihrer Partei, von Frau Konnemann, gab es den Vorschlag, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. Das steht sogar im Grundsatzprogramm der CDU. Das so, und im Wahlprogramm war davon plötzlich dann keine Rede mehr. Warum? Also Sie offensichtlich ein Thema, von dem Sie vollkommen überzeugt sind. Ja. Und Sie sind so davon überzeugt, dass Sie es reinschreiben in die Grundsatzprogramm. Ja. Dann steht die Wahl an und zack, weg damit. Kann ich Ihnen eine Antwort geben? Mhm. Weil wir gesagt haben im Wahlkampf, wir versuchen jetzt es mit der Aktivrente, dass wir Anreize setzen, keine Subventionen. Wer länger arbeiten will, hat mehr Netto. Aber perspektivisch, jetzt warten wir mal die Rentenkommission ab, die wird ja Ende Juni jetzt ihre Ergebnisse liefern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Punkt zum Beispiel drinsteht, dass man die Lebenserwartung koppelt an die Lebensarbeitszeit. Wenn Sie das doch jetzt schon wissen, dass der Punkt drinstehen wird. Aber die Rente mit 67 ist doch noch gar nicht erreicht. Aber ich meine, der interessante Punkt ist, ja, weiß man auch durch Sozialstudien, dass die unteren Schichten bis zu 10 Jahre mhm. weniger leben als die oberen Schichten. Mhm. So, ist das dann so, dass jemand, der wenig verdient, dass man dann da sagt, bei Ihnen die Lebensarbeitszeit oder die Lebenserwartung ist auch, mhm. sagen wir mal, 8 Jahre, 10 Jahre niedriger, die können dann auch früher in Rente gehen? Oder ist es dann so, dass man irgendwie den Durchschnitt nimmt und dann alle entsprechend lange arbeiten müssen, sodass dann die Besserverdienenden ja schon wieder besser gestellt werden? Genau, das wird auch diskutiert. Das ist also übrigens der Punkt von Karl-Josef Laumann. Mhm. Der sagt, wenn einer mit 16 ja, im Handwerk in die Ausbildung geht oder mit 17, dann muss der anders behandelt werden, der dann 45, 50 Richtig. Jahre durcharbeitet, als ein Jurastudent, der mit 31 in den Beruf geht. Man muss punktgenauer treffen, sozusagen. Gegen Jurastudenten. Mhm. Ja, nein, um Gottes Willen. Aber das heißt, man muss sozusagen punktgenauer treffen. Aber nochmal, Sie sagten gerade, wann kommen die Ergebnisse? Im Juli? 30. Juni. So. Dann kommen die Wahlen. Im September haben Sie Wahl in Sachsen-Anhalt. Und dann trauen Sie sich, die große Reform zu machen? Wir müssen es ja machen, Herr Lanz. Also ich sage jetzt mal, im Gesundheitsbereich zum Beispiel fehlen dieses Jahr, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, 14, 15, 16 Milliarden. Mhm. Dieses Land steht mit dem Rücken zur Wand. Wir waren immer um so viel besser, wie wir teurer waren. Jetzt sind wir nicht mehr um so viel besser, wie wir teurer sind, sondern wir sind zu teuer. Und das liegt an den Arbeitskosten. Mhm. Wir hatten in den 70er Jahren Lohnnebenkosten von 35%. Richtig. Jetzt gehen wir auf 45% zu, Richtig. Ende der Periode. Das heißt, Arbeit ist zu teuer. Mhm. So. Und wenn wir da nicht runtergehen, werden wir nicht wettbewerbsfähig. Und deswegen müssen wir bei Pflege, Gesundheit und Rente diese Reformen machen. Und Sie haben völlig recht. Sie sagen jetzt auf dem ersten Blick, das sind aber Reformen, die zum Teil vielleicht schmerzen. Ich wage die kecke These, wenn das ein Gesamtpaket ist, Steuern, Sozialversicherung und Konsolidierung, mhm. wo wir auch bei uns selbst anfangen, kann das ein Überraschungskuh werden. Und wie wollen Sie das machen? Ich habe ein ganz konkretes Beispiel oder eine ganz konkrete Frage für Sie. Alleinverdiener, mhm. 2 Kinder, 45.000 Euro Jahresgehalt. Der hat kein Thema mit den Steuern. Richtig. Der zahlt Sozialausgaben. Genau. Über Kindergeld und so weiter zahlt der faktisch keine Steuern. Der zahlt aber Sozialabgaben von 800 Euro im Monat. Ja. Das ist das, was dem richtig wehtut. Genau. Wie wollen Sie das ändern? Genau. Ich wäre schon mal froh, wenn wir die Sozialausgaben stabilisieren, die Beiträge. Das heißt, dass der Gesundheitsbeitrag beispielsweise stabilisiert wird. Wir haben jetzt im Durchschnitt 17,5 mit Zusatzbeitrag mhm. plus der normale Beitrag. Das geht immer weiter nach oben. Das muss jetzt schon mal stabilisiert werden. Perspektivisch müssen wir auf 40% wieder runter, damit genau die unteren Einkommen entlastet werden, weil die weniger von der Steuerwucht getroffen sind. Das sind vor allen Dingen die getroffen von den Abgaben. Von den Abgaben, aber die mittleren Einkommen, wenn Sie jetzt einen Metallarbeiter nehmen, der 5.000 oder 6.000 Euro verdient, das ist schon ein guter Verdienst, da haben Sie bei 6.000 Euro brutto im Monat, der ist jetzt nicht reich. Nein. Aber da haben Sie noch gut 3.000 Euro, 3,5 netto, wenn Sie die Sozialabgaben und Steuern abziehen. Der ist jetzt schon im Spitzensteuersatz, ne? Ja, kommt der jetzt ran, genau. Genau, ist er, genau, ist haben er? Sie recht, der ist jetzt er? Drin, der wird wie ein Reicher drin. Behandelt, aber jetzt überlegen wir mal, ob der wirklich reich ist. Nee, natürlich nicht. Genau, der hat 3.500 netto, dann hat er eine Wohnung, 1.500, 2.000, wenn Sie Heizung dazu nehmen, wenn Sie das Thema Rundfunkgebühren, dann noch Lebensmittel etc. Und der muss ja irgendwie auch mal in Urlaub fliegen und Geld für die Altersvorsorge und vielleicht Geld für zusätzliches Eigentum anwerben. So, und diese Leute, die tragen unser Land. Die zwischen 20.000, 30.000 Euro brutto zu versteuern haben bis 80.000. Die tragen unser Land, die ziehen alles. Ja. Nicht diejenigen, die 150, die 250, 550.000. Mhm. So, und die müssen wir entlasten über die Steuer, die mittleren Einkommen und Sozialbeiträge. Aber Sie haben völlig recht, die unteren, die leiden vor allen Dingen unter den hohen Sozialversicherungsbeiträgen. So, das heißt, Sie kommen jetzt mit der Idee und sagen, deswegen muss der Spitzensteuersatz angehoben werden? Das ist eine alte Idee von Ihnen, aber immer noch eine gute Idee. Also nicht mehr ja. 68.000 so ungefähr, ne, wo der jetzt bummelig ja, beginnt. Sondern Sie wollen ihn hochsetzen, ich muss nur kurz erklären, ja. Auf 80.000. Genau. Und also die Spitzensteuersatz beginnt ab 80.000, also ab sozusagen 81.000 ja, Euro. Weil ich das nicht okay finde. Versteuerst du den Tausender, ja, versteuerst du dann mit Spitzensteuersatz. Dass jemand in der Metall- und Elektroindustrie, der schon in diesen Bereich reinkommt, mhm, wie ein Reicher gesehen wird. Ja, wie ein Top-Verdiener. Also in Amerika, ja, ich weiß gar nicht, in Amerika müssen sie mehr als 650.000 Dollar verdienen im Jahr, um als reich zu gelten. Wir haben zwar noch die Reichensteuer. In San Francisco müssen sie 130.000 Dollar verdienen. Ja. Dann sagt die Stadt, dem müssen wir uns ein bisschen kümmern. Genau. Der ist armutsgefährdet. Genau. Aber das ist die Entwicklung, über die wir sprechen. Das sieht man ja weltweit. In den urbanen Zentren passiert ja genau das. Mieten steigen immer weiter an, Energiekosten, ja, wir haben gerade über die Heizungsfrage gesprochen. Deswegen das Thema der Gerechtigkeit. Wie gerecht ist es in dem Zusammenhang, wenn wir über Steuern sprechen, dass bei dem Plan, den Sie jetzt haben, ja wieder, was Einkommensteuer angeht, Frau Herrmann, die ganz unten diejenigen sind, die am wenigsten davon haben? Ja, also die Idee ist ja, dass man den Spitzensteuersatz von jetzt, der wird jetzt fällig bei 70.000, ja, Einkommen, 70.000, wenn man, genau, versteuertes Einkommen, genau, ja, also nicht Jahreseinkommen, sondern das, was man zu versteuern hat, und wenn man Single ist. Das ist ja, das sind ja 140.000, wenn man verheiratet ist und das Ehegattensplitting gilt. Ja, das muss man ja auch noch mal sehen, dass die meisten, das trifft vor allen Dingen Singles mit den 70.000, nicht die Ehepartner mit 140.000 Jahreseinkommen. So, aber egal, dann soll das jetzt auf 80.000 hochgesetzt werden, dafür bin ich auch. Jetzt muss man aber sehen, es gibt zwei Probleme. Das eine, das, was Sie sagen, nämlich, ja, die Unteren haben nichts davon, die sind ja sowieso nie bei 60.000, genau, 70.000 angekommen oder 80.000. Die ersticken an Sozialabgaben. Ja, die kriegen nichts. Ja. Und die andere Seite ist natürlich, dass immer, wenn man an der Progression irgendwie was verändert, auch die Reichen profitieren, die das überhaupt nicht brauchen. Und gleichzeitig kostet so eine Reform 9 Milliarden. So, und diese 9 Milliarden müssen ja irgendwie wieder rein. Und man muss einfach sagen, dass der Vorschlag der SPD, die das ja auch strecken wollen, zu sagen, ja, dann muss man hinten, also bei den Reichen, den Steuersatz weiter nach oben setzen, nämlich von 42 auf 47%, um diese 9 Milliarden wieder reinzubringen. Dieser Vorschlag ist richtig, weil man hat jetzt seit 1999 die Reichen permanent entlastet, indem man den Spitzensteuersatz von 53 auf 42% gesenkt hat und so weiter und so fort. Und die Reichen, das kann man in jeder Studie sehen in Deutschland, zahlen relativ zu ihrem Einkommen zu wenig Steuern. Die Mittelschicht zahlt relativ zu ihrem Einkommen, ja, kommen mehr als die Spitzenverdiener. Deswegen muss hinten der Spitzensteuersatz nach oben, damit das Geld für diese Reform wieder reinkommt. Was nicht geht, ist, dass man den Staat noch weiter um Gelder bringt, so nach dem Motto, wir machen hier die Gießkanne und wir verschenken hier die Milliarden, weil da ist nichts mehr zu verschenken. Und Sie, um noch mal zu sagen, ja, hier mit den Kosten... Bleiben Sie doch einmal bei Ihrem eigenen Thema. Also ja, so die Frage, die im Raum steht, ist, wer bezahlt das dann? Ja, die Reichen. Woher kommt das Geld und diese Steuerentlastung? Die Reichen, die sind aber ja bisher immer... Aber wer bezahlt es denn bei Herrn Lindemann? Also erstmal, vielleicht darf ich diese Vorbemerkung machen. Das ist immer total interessant. Wenn Frau Herrmann was sagt. Ja, das sowieso. Sowieso. Aber wenn wir über die Elektromobilität reden, ja, ja, Mütterrente, was weiß ich, dann ist immer sofort das Geld da. Wirklich, es ist sofort da. Auch bei der Elektromobilität. Ich glaube, da reden für wir Förderung, über, für Förderung, meine Entschuldigung, für Förderung. Für, ja, Entschuldigung, für, ja, Förderung. Reden wir über 3 Milliarden. Auf einmal ist das Geld da. Aber wenn es um die Entlastung geht der Bürger, dann ist auf einmal nie Geld da. Ansonsten ist es immer irgendwie da. Haben Sie also einen Punkt? Es ist irre. Und wer hat denn das beschlossen? So. Die CDU. Also die CSU die hat die Mütterrente ja und sie mit den Elektroautos nur als Dienstwagen. Das war auch die CDU. Also das sind Sie doch, die diesen Unsinn beschließen. Machen Sie weiter, dann ist alles abgeschlossen? Nee. Das war's schon. Das war's jetzt erstmal. Okay. Ich hätte noch was. Gastrosteuer, Pendlerpauschale. Ja, natürlich. Aber ich und so weiter. Jetzt nur Pendlerpauschale würde ich echt mit aufpassen, weil das trifft die kleinen Menschen. Ja, haben Sie auch recht. Die verdienen nicht so viel Geld. Haben Sie recht. Nochmal, die Frage steht im Raum, wenn Sie, was ein guter Ansatz ist, und das ist sozusagen Ulrike Herrmann approved, ja, die sagt, das Stempel drauf läuft, finde ich gut, Spitzensteuersatz, muss später anfangen, wer bezahlt's? Dann fehlt in der Kasse... Bitte? Wenn der Spitzensteuersatz steigt, dann zahlen das die Reichen. Wenn der Spitzensteuersatz später beginnt, das ist ja seine Idee. Ja, genau, das kostet 9 Milliarden. Wer bezahlt das, genau, was dann nicht mehr in der Staatskasse da ist, was woanders fehlt? Wer bezahlt das? Wie ist das gegenfinanziert? Also es, Also früher gab es mal Herrn Steinbrück und Herrn Koch. Die haben so eine Subventionsliste aufgeschrieben. Im Moment haben wir 80 Milliarden an Subventionen. Und die haben gesagt, 10% Kürzung. Man könnte auch auf 15% gehen. Und hat man sofort einen zweistelligen Milliardenbetrag. Nur mal als Beispiel. Es gibt auch Überlegungen im Steuersystem. Wo würden Sie denn da hingehen? Ja, genau. Es gibt auch Überlegungen. Wo würden Sie denn da streichen? Bei welchen Subventionen? Insgesamt. Richtig Rasenmäher. Überall. Alle. Sagen Sie mal wo. Ich würde den Subventionsbericht nehmen. Es sind, glaube ich, ich weiß es nicht, 80 Milliarden oder so. Und dann würde ich sagen, 5% überall, das jetzt mal als Beispiel. Sie können es auch im Haushalt machen, dass Sie sagen, 1% des Haushaltes. Also ich finde die Rasenmähermethode am gerechtesten. Weil jeder betroffen ist. Und ganz ehrlich, Herr Lanz, jeder findet bei sich irgendwas, was man nutzen kann. Ist doch so. Jeder versucht immer für sich die Gründe zu sichern. Ja. So. Aber wenn jeder weiß, du bist auch betroffen, du bist auch betroffen, dann kannst du das machen. Aber noch mal, um Sie zu beruhigen. Das geht mir gar nicht um meine Ruhe. Ich komme jetzt wieder zum Gesamtverstehen, wer es bezahlt. Ich komme jetzt wieder zum Gesamtpaket. Ja. Und was mich total freut, ist, dass auch die SPD sagt, wir müssen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Genau. Wir haben ja auch eine Formulierung im Koalitionsvertrag. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn wir ein Gesamtkonzept haben, auch die Sozialversicherung mit drin haben, wahrscheinlich auch das Thema Haushaltskonsolidierung, uns einigen. Ich hoffe es zumindest und ich werde alles dafür tun, dass wir das machen. Guck mal, der andere Teil, über den Sie jetzt nicht sprechen, weil Sie natürlich darüber nicht reden wollen, ist, die SPD sagt, na gut, dann müssen wir uns an anderer Stelle holen. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, alles Mögliche, was da in dem Raum steht, Spitzensteuersatz erhöhen und so weiter. Das wollen Sie alles nicht. Man muss über ein Gesamtpaket reden. Ich mache doch jetzt nicht den Fehler. Schließen Sie Steuererhöhungen aus? Das kann ich gar nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in der Breite Steuererhöhungen ausschließe. Was ich sagen kann, ist, dass in der... Das ist interessant. Ja, das kann ich ja nicht. Wie oft haben wir beide hier gesessen und Sie haben Steuererhöhungen vor der Bundestagswahl Moment. Wir haben kategorisch damals ausgeschlossen? Ja, Moment, wir reden jetzt über Steuersystem. Ja, ja. Ja. So, und Frau Herrmann hat ja einen Punkt, dass sie zum wiederholten Mal heute Abend, merkt man schon. Ja. So. Läuft gut für Sie, Frau Herrmann? Ja. Ich könnte noch mehr reden, aber ich darf ja nicht. Nein, alles gut. Also ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, ohne es im Detail jetzt auszuführen. Sie haben in Deutschland ein Steuersystem, was eigentlich progressiv ist. Das heißt, breitere Schultern tragen mehr als kleinere. Für jeden Euro, den ich zusätzlich versteuere, muss ich mehr Steuern zahlen. Bis zu dem Punkt, wo es dann bei 42 bleibt. Mhm. Und von 42 beispielsweise gehe ich ja dann irgendwann auf 45%. Ich glaube, das liegt bei knapp 280.000 Euro. Das ist zum Beispiel eine... Der Soli oben drauf. Genau. Und zum Teil die Kirchensteuer. So. Ja. Genau. Da kommt... Genau, kommt schon einiges drauf. Das ist eine Stufe, Herr Lanz, von 42, die ganze Zeit eine Stufe und dann gehe ich auf 45. Wenn man da zum Beispiel es progressiv macht, dass man das auch leicht ansteigen lässt, aus dieser Kurve eine Gerade macht, zahlen die ein bisschen mehr Steuern, aber werden gleichzeitig unten entlastet. Das heißt, es gibt eine Gesamtentlastung, nur oben zahlen sie mehr Steuern. Ich gebe jetzt nur dieses Beispiel, damit Sie verstehen, dass in einem Gesamtpaket, vielleicht habe ich auch schon zu viel gesagt, Gesamtpaket reden bin sie ich mir weiter. Sicher, dass wir Lösungen finden, um zu so einer Entlastung zu kommen. Aber es muss ein Gesamtpaket sein. Okay, weil man können Sie das einmal kurz übersetzen. In meinem Hinterkopf leuchtet gerade das Wort Steuererhöhungen auf. Ist es das, was er gerade beschrieben hat? Was Herr Lindemann sagt, ist, Sie wollen es, wenn ich das übersetze, richtig aufkommensneutral machen. Also Sie wollen die 9 Milliarden tatsächlich wieder reinholen, dadurch, dass Sie tatsächlich diesen sozusagen jenseits oder schon vor 280.000 anfangen, den Steuersatz hochzusetzen. Dadurch, dass man das ist ja de facto dann eine Steuererhöhung. Du wirst ja unten entlastet. Ja, dadurch, dass es auf 80.000 entlastet. Nein, es wäre dann schon so, also um es platt zu sagen, wenn es so sein soll, dass der Staat am Ende wieder die 9 Milliarden einnimmt, die er unten verschenkt hat, dann wäre es schon so, dass die Reichen mehr zahlen müssen und unten die Mittelschicht entlastet wird. Und das wäre auch nur fair, weil man bisher das ja so gemacht hat, dass immer die Reichen entlastet wurden, während die Mittelschicht eigentlich belastet wurde, beispielsweise durch die Mehrwertsteuererhöhung und so weiter. Ich will das nicht werten, aber ist das nicht der Bruch dann eines zentralen Wahlversprechens? keine Steuererhöhungen. Also ich würde sagen, dass in dem Fall könnte man sagen, wir machen ja keine Steuererhöhung in dem Sinne, dass wir mehr Geld einnehmen als Staat. Wir verteilen nur innerhalb des Steuersystems um. Es gibt Leute, die dann weniger zahlen müssen, die Mittelschicht. Genau. Und dafür müssen die Reichen etwas mehr zahlen. Da könnte man ja sagen, das ist keine flächendeckende Steuererhöhung, sondern die Steuerlast, die es gibt, wird einmal so ein bisschen neu verteilt. Und das wäre gerecht. Jetzt muss man aber mal, also ich wäre ganz dafür. Wenn wir wollen, dass an einer Stelle Menschen weniger bezahlen, müssen an anderer Stelle Menschen mehr bezahlen. Jetzt so einfach genau. Ist das. Genau. Und das ist das, was Friedrich Merz gerade kategorisch ausgeschlossen nein. hat. Doch. Nein, wenn nein? Ich, hat er nein nicht? Ich gehe doch, wenn ich von 70 auf 80.000 hochgehe, ja? Der Spitzensteuersatz 42 greift dann erst ab 80.000. Okay. Vorher ist es weniger. Das heißt, die Leute, die jetzt von der Stufe betroffen sind, werden an der Stelle entlastet. Aber an der Stelle sage ich auch ganz offen, Sie können mit diesem Punkt, ich habe Ihnen nur mal ein Beispiel gebracht, können Sie nicht 9 Milliarden einnehmen, überhaupt nicht. Da reden wir über ein Gesamtpaket, über eine Dinge. Ich wollte Ihnen nur mal ein Beispiel geben, über was man reden kann in dieser Runde, damit ich nicht die ganze Zeit nur sage, Gesamtpaket. Eigentlich wollen Sie ja doch schon wieder eine... Es gab übrigens mal Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ah, jetzt kommt das. Donald Reagan, pass auf. War auch so. Ja. Nee, das war überhaupt nicht so. Aber erzählen Sie erst mal. Ich weiß, Sie kommen jetzt mit der neuen Verschuldung. Ist kann egal. Gerade keiner auf jeden Sie Fall, machen erst den Ronald Reagan-Punkt. Sie haben nein, was gemacht? Auf jeden Fall hatte der Idee, die Steuern zu senken, um die Wirtschaft anzuschieben. Damit die Menschen wieder Vertrauen in den Staat haben, in den Konsum und so weiter. Und das hat auch auf der einen Seite funktioniert. Da gibt es auch Kritik. Aber ich wollte nur sagen, es kann ja auch mal einen Schub geben in Deutschland, wenn es ein Gesamtpaket gibt. Und die Menschen haben das Gefühl, die machen was. Und senken noch für die kleinen und mittleren Einkommen Sozialbeiträge und oder Steuern, dann kann es ja auch mal einen Schub geben, ein Aufbruchssignal für Deutschland, was wir dringend brauchen. Ich entnehme dem, Sie setzen sehr auf das Prinzip Hoffnung. Nee, ich war vorhin gestern hat der Seemer-Kreis, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, der SPD. Naja, das Sie setzen ja auf das Prinzip Gesamtpaket? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt, ja, die Konservativen in der SPD haben klar gesagt, wir brauchen jetzt die Reform und das sind mehr als 50% der Abgeordneten. Wir brauchen das Gesamtpaket. Ich lerne, es ist ein neuer, wichtiger, zentraler politischer Viel Begriff. Grüße an Herrn Lies. Gesamtpaket, genau. Und ich lerne vor allen Dingen, Sie schließen Steuererhöhungen auf jeden Fall nicht mehr aus. Wir sind... Nee, und man muss ganz grundsätzlich, ich will das gerne mal verstehen. Die Leute da draußen wollen das gerne wissen. Nein, ich wollte mal ein Beispiel bringen. Wenn wir aber ich würde gerne wissen, ob Sie Steuererhöhungen ausschließen. Also in der Breite, dass wir jetzt versuchen, das kann ich Ihnen zum Beispiel klar sagen, dass wir versuchen, jetzt Steuererhöhungen zu machen, zum Beispiel der Vorschlag der SPD, dass wir sagen, auf alle Kapitalerträge und Mieteinnahmen wird jetzt noch mal ein Beitrag geleistet. Sowas geht gar nicht. Schließen Warum? Sie aus. Würde ich persönlich, ausschließen ist immer schwierig, wir sind eine Demokratie, aber ich persönlich würde mich da einsetzen, bis auf den, lass mich einmal bitte ausreden, Punkt, dass wir es nicht machen. Soll ich mal sagen, auch warum? Weil dann kleister ich wieder die Probleme mit neuem Steuergeld zu. Wir haben keine Probleme mit Steuereinnahmen, dabei bleibe ich. Die Strukturen müssen angepasst werden. Da warten wir jetzt auf das Urteil aus Karlsruhe. Es sind, glaube ich, zwei Anträge anhängig und es wird in diesem Jahr erwartet, dass ein Urteil kommt und dann schauen wir uns das an. Für uns ist klar, wir werden die Familienunternehmen, den Mittelstand, den es in Deutschland so groß und weit gibt wie in keinem anderen Land, damit belasten, dass sie Angst haben, in die nächste Generation ihren Betrieb zu übergeben. Okay. Das Wort kann ich geben. So, dann habe ich noch eine letzte Frage an Ulrike Herrmann und vielleicht können Sie darauf auch noch mal kurz antworten. Wir haben jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, was die Schwierigkeiten sind mit Blick auf anstehende Wahlen. Sachsen-Anhalt, nach dem, was Sie wissen, wie zerrissen ist eigentlich die CDU mittlerweile? Wenn es um die Frage geht, koalieren wir möglicherweise mit einer AfD in Sachsen-Anhalt? Also ich würde sagen, also die Lage in Sachsen-Anhalt ist ja so, dass die AfD ungefähr bei den Umfragen bei 40% liegt und die CDU weit dahinter. Bei 26. Genau. Ungefähr. So, und natürlich hätte man AfD und CDU eine bequeme Mehrheit. Und ich glaube aber nicht, das ist jetzt meine Einschätzung, dass es wirklich dazu kommen wird, dass man eine AfD-CDU-Koalition haben wird, weil das wäre das Ende von Friedrich Merz. Der hat ja eindeutig gesagt, auch auf dem Parteitag, dass das nicht der Fall sein wird. Er sagte so sinngemäß, ich werde mein politisches Heil in der Mitte suchen. Genau. Und jetzt ist aber das Problem, in Sachsen-Anhalt ist die SPD nicht besonders stark, sondern einstellig. Das heißt, die Linkspartei wird dringend gebraucht, wenn man jetzt gegen die AfD eine Mehrheit haben will. Jetzt hat man aber den Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken, obwohl man ständig mit den Linken im Bundestag als CDU durchkommt. Ja, die Linken haben Friedrich Merz zweite Wahl an dem Tag ermöglicht. Sie haben dann am Ende die Verfassungsrichter mitgewählt und so weiter. Die Linken stützen die CDU und die CDU sagt immer nie Unvereinbarkeitsbeschluss und das geht in Sachsen-Anhalt nicht mehr. Ich würde jetzt tippen, so wie der Laden so läuft, dass man dann in Sachsen-Anhalt irgendwie eine Minderheitsregierung macht und die Linken das tolerieren. Ich glaube, das Hauptrisiko in Sachsen-Anhalt ist, dass dann einzelne CDU-Abgeordnete, die sehr rechts sind, sagen, wollen wir alles nicht, wir gehen mal lieber zur AfD, nehmen unser Mandat mit und auf diese Weise kommt man da zu einer Mehrheit. Also ich glaube, dass die Sachsen-Anhalt tatsächlich tumultuös werden kann. Vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht geht es auch alles gut, aber es ist ein Hochrisikogebiet. Wie schauen Sie darauf, Lena, mal mit der Bitte um kurze Antwort? Ich fand es klasse von Herrn Haseloff, dass er gesagt hat, ich mache den Weg frei für den neuen Spitzenkandidaten. Hat er das früh genug gemacht? Sven Schulze. Früh genug? Hätte vielleicht ein bisschen eher passieren können. War zu spät. Ich schätze, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch. Wenn man sagt, hätte ein bisschen früher sein können, sagt man übersetzt, es war zu spät. Ja, aber wir haben trotzdem noch genügend Zeit. Und ich schätze Herrn Haseloff sehr und Respekt zollen ihm, dass er diesen Schritt gemacht hat. Sven Schulze geht jetzt voll in den Kampf. Und wir werden diesen Kampf aufnehmen. Das heißt Wahlkampf. Wenn Sie jetzt sehen beispielsweise, dass die AfD beispielsweise Mitarbeiter bei Mandatsträgern einstellt, das ist ja gerade rausgekommen, bei Mandatsträgern in Parlamenten, aber die Mitarbeiter für die AfD arbeiten. Solche Dinge, glaube ich, müssen klar angesprochen werden, damit die Wählerinnen und Wähler auch sehen, was da passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt voll in den Kampf und spielen auf Sieg. Also, wir sind leider schon am Ende. Das hat Spaß gemacht, viel gelernt heute. Sehen uns hoffentlich bald wieder. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.